Moin Moin, Freunde der Sonne. Wir haben 22 Uhr und 27 Minuten und ja, ich muss wieder anfangen zu gehen. Ach Mann, Scheiße hier. Ah, kackt die Wand an, aber immer nur, wenn ich mich ja, fertig mache, um ins Bett zu gehen. Gehen, gehend, gehen ins Bett. Ja, oder so ähnlich. Ja. Nächste Woche ist schon Weihnachten und dann ist schon Silvester und dann ist das Jahr schon wieder vorbei und das geht ruckzuck, ruckzuck. Je älter man wird, desto ja, schneller vergehen die Jahre und was man als Kind früher gar nicht so mitbekommen hat und oder nicht so registriert hat. Aber wenn man ja, arbeitet, Rentner ist oder Hartz IV oder arbeitslos, was weiß ich, ja, dann freut man sich immer auf den ersten oder je nachdem, auf den ersten oder Leute, ich bin gerade am Streamen. Freut man sich immer auf den oder wartet immer auf den ersten oder auf den 15. Und ja, so gehen die Monate, Jahre ruckzuck vorbei und sorry. Ach, vorbei und ja, also Wahnsinn, also kann man gar nicht in Worte fassen und ja, Weihnachtsstimmung ist bei mir überhaupt nicht, also null, also ich hasse eigentlich Weihnachten, bin froh, wenn das vorbei ist oder Geburtstage und so habe ich die letzten Jahre überhaupt nicht gefeiert. Also Geburtstage. Weihnachten war ich, glaube ich, vorletztes Jahr bei einem Kollegen. Und ach, holla, die Waldfee, bei einem Kollegen. Und ja, aber werde dieses Jahr Weihnachten und Silvester für mich alleine feiern. Und ja, vielleicht habe ich ja meine kleine Süße bei mir. Wer weiß, ne? Das wäre schön, wenn ich sie da hätte, wenn ich sie nicht da habe, hätte Fahrradkette. Dann, ja, dann kann man halt nichts machen, ne? Ich weiß gar nicht, also, Moment. Sorry. Ich weiß gar nicht, wie das dieses Jahr mit Silvesterböller ausschaut. Voriges Jahr dürfte man noch, das weiß ich, weil da hat nämlich mein Kollege mir hier die ganze, ich wollte das schon sagen, Haustür, die ganze Straße versaut, den Bürgersteig. Der hatte so viel Knaller mit. Also wenn er dieses Jahr knallen möchte, dann und ich sollte eingeladen werden, dann nur bei ihm zu Hause. Aber wie gesagt, ich weiß gar nicht. Ich glaube, der will dieses Jahr irgendwie mit seinem Bruder feiern oder so. Und genau, ich weiß gar nicht, ob das erlaubt ist. Also vom Hörensagen ist Knaller verkaufen ja nicht erlaubt in Niedersachsen. Und aber das, was man hat, darf man wohl noch, aber nur auf der eigenen Grundstücksgrenze. Moment, jetzt habe ich aber wieder einen Dauergehner hier. Ah, nur auch, sorry, da kommen ja fast die Tränen beim Gähnen. Nur auf der eigenen Grundstücks, jetzt habe ich noch einen Hänger. Grundstücksgrenze, was für ein kompliziertes Wort. Und dann baue ich da noch mal einen Gähner ein. Ich weiß, das nervt, aber ja, egal. Ha, Menno, Oh, jetzt kommen ja wirklich die Tränen hier. Ah, jetzt fange ich fast an zu heulen. Nein, alles gut hier. Und aber ich habe das auch mal so ein bisschen gegoogelt. Und ich weiß nicht, ob das Gesetz schon da ist. Und aber das, was man hat, dürfte man noch, aber man darf nichts kaufen, ne? Und das ist ja irgendwie kontraproduktiv. Habe ich das schon gesagt? Ich weiß es nicht. Ich muss nochmal, Leute. Ich breche auch gleich hier ab, weil das laufende Gähnen, das ist nicht so sexy. So. Das war noch nicht der letzte, aber ich versuche es zu unterdrücken. So, habe heute die letzten Weihnachtsgeschenke gekauft. Und ja, ich glaube, ja, ein kleines, mittleres, großes, ja, mittleres hole ich vielleicht noch kurz vorher. Das muss ich aber dann gucken, weil der Korb ist voll. Also war so froh, einen großen Korb bekommen zu haben. Aber ich habe noch ein Stofftier besorgt und einen kleinen Elch. Ist das ein Elch? Ja, sowas in der Art. Ich glaube, da hängt noch das Preisschild dran. Das muss ich nur abknipsen. Ich tue aber morgen. Oh Mann, sorry. Ich tue aber die Tage mal Probe packen, weil das, was ich schon gekauft hatte, ja, passt rein. Jetzt habe ich aber noch was dazu gekauft und ich glaube, das wird alles zu schwer. Ich glaube, das Teil bricht zusammen. Das muss ich, glaube ich, mit dem Fahrrad dann dahin fahren oder so. Ich weiß es nicht. Ach ja, boah, das Blöde ist, wenn ich hier bei, es fällt mir der Name nicht ein, bei, wie heißt denn das Musikding, wo man Musik hören kann? Weil wenn ich da ein Live-Audio mache, Spotify, die Demenz setzt ein. Wenn ich bei Spotify was mache, dann kann ich das nämlich unterbrechen, die Aufnahme, dann neu starten, unterbrechen, neu starten, bis es mir gefällt. Und dann kann ich es auf Spotify hochladen. Ja, wenn ihr interessiert seid, gebt einfach mal bei Spotify Oldenburg deine Stadt ein. Bei Spotify Oldenburg deine Stadt, ne? Viele denken immer, oh, man muss sich einen Premium-Account kaufen und so. Nein. Moment. Nein, du hast dann halt nur ab und zu Werbung drin, ne? Und du kannst auch einen normalen Account machen bei Spotify und sag, wenn du da Oldenburg, deine Stadt, das müsste ein Logo sein, ich, schwarzer Hintergrund mit Pudelmütze und den Händen vor den Augen, das ist mein Account, aber meistens lade ich das dann nicht hoch, sondern nur hier bei Facebook und dann, ja, wird das dann ein paar Tage später bei Facebook gelöscht und bei Spotify halt nicht. Ich weiß nicht, ich habe glaube ich 30, ich komme nicht, boah, ich glaube, ich muss mal zum Arzt gehen, 30 Podcasts, genau, 30 Podcasts, boah, was ist denn los heute? 30 Podcasts müssen da circa drin sein, ein paar musste ich löschen, weil ich hatte damals von Bochum da mich negativ über die über die Chauffeurin Rezessionistin, die an der Rezession sitzt, habe ich halt als alte Schabracke bezeichnet und ich hatte dann auf Bockum so viel Reklame für meinen Podcast bei Spotify gemacht, dass sie sich das dann angehört hatten. Und dann hatte ich dann einen Brief in meinem Briefkasten, da hatte man einen eigenen Briefkasten, wo auch jeden Tag eine Maske drin war und so. Und dann hatte ich dann also so eine Corona-Maske. Und hatte dann halt einen Brief drin, ich sollte doch mir die Sachen löschen. Also ich musste nicht hoch zum Chef oder so, war nur ein Brief drin. Und das, ich weiß gar nicht mehr, wie hatten die sich denn ausgedrückt? meine geistigen Ergüsse, dass das nicht alle schön finden oder so, keine Ahnung. Und ich habe halt nur so ein bisschen auf Französisch gemacht, so in der Art, so, ich mache auch so ein bisschen Comedy auf YouTube, John Paul, und dann habe ich so, ich muss noch mal gehen, dann versuche ich das mal. Der sitzt noch fest. Ja, dann habe ich so gemacht. Ich glaube, ich kriege das gar nicht hin mehr, weil da muss ich nämlich einen guten Zeitpunkt erwischen, um das zu machen. Ja, diese alte Schabracke da von der Rezession, der hat mich heute wieder ganz komisch angeguckt und ich glaube, die hatte heute Morgen wieder harten Stuhlgang gehabt und ja, und das geht ja gar nicht, wenn man hier in einem Kurhotel ist und dann so eine alte Schabracke, die ich dann so komisch anguckt und so, ne, also sowas in der Art, und das hat denen gar nicht gefallen, ne. Ja, so ist das. So, was haben wir denn jetzt? 22.38 Uhr. So, jetzt habe ich schon so viel gegähnt, ich gehe jetzt einfach nochmal, scheiß der Hund drauf. So, morgen kommt meine kleine Süße wieder, und dann habe ich wieder einen schönen Tag morgen. Wieder kommt wieder eine kleine bisschen Liebe in meine kleine Löwenherz, weil wenn meine kleine Süße bei mir ist, dann geht die Sonne auf, also nicht diese scheint, wie sagt man in Deutschland, scheint mir nicht die Sonne aus dem Arsch, sondern nein, jetzt kommt dann Sonne in meine Herzen und dann geht's dem kleinen Löwenherz auch wieder gut, ne? Ich glaube, ich muss noch mal so ein bisschen Comedy machen. Ich glaube, ich habe auf Spotify auch ein paar Comedy-Sachen, aber dann müsst ihr selber gucken. So. Aber ich weiß nicht, also kann ja sein, dass ich nicht genug rede. Weil normalerweise passiert mir das nicht, aber es ist ja auch im Dunkeln hier. Und kann sein, dass ich darum anfangen zu gehen. Also, aber das ist ganz komisch. Auch wenn ich mich mit Leuten, muss ich mich wieder ein bisschen konzentrieren, damit meine Stimme wieder ein bisschen sexy peel bekommt. Sexy peel? Sexy motherfucker. Sexy, also ein bisschen konzentrieren auf meine Stimme und dann. Ach, da hatte sich damals meine Ex-Freundin immer so aufgeregt, wo ich noch in Nordrhein-Westfalen gewohnt habe, bevor ich hier nach Oldenburg gezogen bin, ob ich das eigentlich extra mache, so reden, wie ich jetzt rede. Und dann habe ich gesagt, nein, ich rede immer so. Aber wenn man so 2 Stunden telefoniert oder so, dann ist das schon ab und zu ein bisschen anstrengend, ein bisschen Gefühl in die Stimme zu kriegen und so. Und so. Also ich rede ja normalerweise so auch. Ich muss halt nur immer gucken, wenn sich Leute mit mir unterhalten, dass ich denen nicht ins Wort falle. Also das ist ja so eine dumme Angewohnheit von mir, Leute. Wenn die was sagen, hör mal, dass heute gibt's im Aldi das und das im Angebot. Und dann lasse ich die Leute nicht ausreden, so als Beispiel. Und fall denen direkt ins Wort. Ne? Und das ist halt so. Ja, das muss ich mir mal abgewöhnen. Und ich versuche jetzt auch nicht zu gehen. Ich versuche leise zu gehen. Und Ameno, also. Kack die Wand an. Ja, und ja, das war's eigentlich. Also ich hatte ja schon öfters mal versprochen auf Spotify. Ich bin ja nicht nur bei Spotify, das ist nur so ich hab's heute nicht drauf. Das ist ja heute nur so als Beispiel, genau. Ich bin ja nicht nur bei Spotify, ich bin auch bei Apple, iTunes, keine Ahnung, wie der Saftladen heißt da, wo man die Musik sich hören kann. Da bin ich auch unter Oldenburg, deine Stadt. Dann noch bei Anachos und bei 7, 8, ich glaube mittlerweile sogar bei 10 anderen, wo ich den Namen nicht aussprechen kann, aber die größten ist halt bei Spotify. Genau, und bei Apple iTunes, genau, da bin ich auch gelistet. Keine Ahnung, wie ich da reingekommen bin. Ich denke mal, weil bei Spotify da so viele Leute sich das angehört hatten, dass ich jetzt auch bei Apple iTunes gelistet bin. Und ja, ein Zuschauer wieder weg. Nein, ihr könnt mich nicht sehen. Nein, das ist ein Podcast hier und kein Live-Audio. Deshalb habe ich ja das Licht auch aus. Was mich auch so ein bisschen nervt. Man konnte früher bei Facebook konnte man früher auch einen Podcast machen, also eine Audio-Tune, Livestream. Aber irgendwie haben die das abgeschafft. Diese Funktion ist leider nicht mehr verfügbar und deshalb mache ich jetzt den Podcast als Video, was aber eigentlich ein Audio ist. Jetzt muss man erstmal nachdenken, ne? Ein Video, was eigentlich ein Audio ist, weil man mich ja nicht sehen kann, ne? Deshalb ist es ein Audio-Stream. Und ja. In diesem Sinne, Freunde der Sonne, Freunde der Nacht, ja. Nächste Woche ist Weihnachten, habe ich ja schon gesagt, dann ist Silvester, dann beginnt ein neues Jahr und ja, mal gucken, was das noch alles so gibt. Ich muss morgen ist Mittwoch, ne? Am Donnerstag muss ich meinen Therapeuten, meinen Psychologen anrufen. Habe ich glaube ich schon mal beim letzten Audio-Stream gesagt. Und bin ja bei denen jetzt seit einem Jahr in Behandlung, in Therapie. Oder 1,5 Jahre, ich weiß gar nicht, 1,5, 1 Jahr, keine Ahnung, scheiß da und drauf. Und ja, der redet 2 Minuten mit der einen, gibt ein paar Pillen zur Beruhigung mit und das war's dann, ne? Und jetzt diesen Termin am Donnerstag habe ich schon vor 1/2 Jahr gemacht, weil der gute Mann so ausgebucht ist. Muss aber am Donnerstag zwischen 8:30 und 10, 11 Uhr, 8:30, 10 Uhr anrufen, wann ich kommen kann. Um 2 Minuten zu sprechen und um neue Pillen zu bekommen. Und ich weiß nicht, also ist für mich irgendwie unbegreiflich, weil ich habe den Termin ja schon vor 1/2 Jahr gemacht, mindestens vor 1/2 Jahr. Warum ich jetzt am Donnerstag anrufen muss, weil die hätten mir ja schon vor 1/2 Jahr eine Uhrzeit geben können. Ne? Und ja, deshalb, also, jetzt kriege ich ganz viele Nachrichten hier. Bornhorster See, ja, im Moment kann ich da nichts hochposten. Deshalb ist für mich, so als Nordrhein-Westfalen, ich kriege aber ganz viele Nachrichten hier, aber ich habe aber leider, oder Gott sei Dank, klein, nicht laut gestellt. Nochmal, jetzt hört auf zu schreiben hier. Ich kann nicht auf Bornhorster. Bornhorster See ist übrigens auch meine Seite bei Facebook. Bornhorster See, Wolfsee, Nein zu Kinderschändern, Wohnungen in Oldenburg und ach, ich habe so viele Seiten da und Foodsharing ist ganz wichtige Seite. Foodsharing, wenn ihr Foodsharing Oldenburg. Ganz wichtige Seite, wenn ihr Lebensmittel zu verschenken habt. Da wird immer rein. Können Leute was reinposten, auch der Hartmut, Helmut, Helmut, Hartmut, wie, sorry, jetzt habe ich, heißt du Helmut oder Hartmut, ne, der Hartmut, der tut immer den Verteiler hier befüllen und so von der Tafel und da können sich dann Leute dann aus dem riesengroßen, ich sag's mal Trog, ist kein Trog, aber ja, dann Lebensmittel rausholen oder Brötchen, die vom Vortag sind und so, und die können sich dann da Sachen rausholen. Und ja, genau. Und aber jetzt nochmal, also das leuchtet mir als Nordrhein-Westfalen nicht ein, dass ich nicht vor 1/2 Jahr schon Termin für jetzt Donnerstag haben hätte können, wollen, bekommen. Ist unbegreiflich, also, aber es ist so oder so als gestörter, sage ich mal, als Gestörter ist das so oder so, oder als psychisch Kranker, als psychisch Kranker Gestörter, genau, ist es so oder so schwierig, einen Psychologen zu finden. Weil in Oldenburg sind sie, glaube ich, 80% bekloppt. Ne? Also, das merke ich immer wieder, wenn ich irgendwelche neuen Leute kennenlerne, oder sagen wir mal Frauen, jetzt ohne nicht negativ zu, ohne dass das negativ rüberkommt. Aber die sind, in Oldenburg sind die alle psychisch gestört, die ich kennengelernt habe. Es gibt nur eine Frau, super nett, die ist super cool drauf, die ist nicht psychisch gestört. Das ist die einzigste Lady, sage ich jetzt mal, die nicht psychisch gestört ist. Ne? Und deshalb ist es immer schön, wenn wir mal ein paar Worte zusammen schnacken, wenn ich meinen Pflegehund abhole. Und also die ist die einzigste, die nicht einen Sockenschutz hat, einen Knacks weg hat. Ne? Aber so das, was ich alles so kennengelernt habe im Moment, weiß ich nicht. Also, da will ich auch nicht so ins Detail gehen, aber du meinst etwas gut und, oder sagen wir mal so, du suchst irgendwelche Arbeitsstellen raus und dann wirst du noch schief von der Seite angemacht. Nee, das kann ich nicht alleine machen. Soll ich jetzt Danke sagen? Und da krieg ich Plack, du. Da krieg ich richtig Plack. Also da kann ich auch richtig sauer werden. Und nee. Da stellen wir uns jetzt mal Jens dumm, ne? Da stellen wir uns jetzt mal Jens dumm. Da tust du jemanden eine Mädel, die sagt, ihr möchtet hier ein Arbeiterjong. Und da guckst du bei der eBay nach und suchst ein paar Stellenanzeige raus und schickst die auch noch rüber und meinst du nicht, das kann ich alleine machen und soll ich jetzt Danke sagen? Nee. Ich schalte dich jetzt erstmal auf Stumm. Jee, Mädel, da hast du aber, da bist du aber auf die falsche geraten, weil dein Herrn ist sie nämlich auch auf Stumm geschaltet und machst du auch nicht mehr frei, ne? Hab die Nummer gelöscht und eBay. Nee, Quatsch, nicht eBay. WhatsApp. Genau, auf WhatsApp haben wir sie dann stumm geschaltet. Erst sie mich und dann hab ich sie stumm geschaltet. Aber ich hab gestern bei eBay, bei WhatsApp, das Problem gehabt. WhatsApp hat laufend jemanden angerufen. Handy lag auf meinem Tisch. Und dann hat eBay WhatsApp immer jemanden angerufen aus meiner Wahlwiederholung. Dann habe ich die Nummer gelöscht und dann hat nach ein paar Minuten WhatsApp jemanden anders angerufen, der noch gespeichert war. Dann habe ich halt im Internet gegoogelt und dann stand halt drin, dass es ein Softwarefehler vom Telefon ist. Und dass man das Gerät zurücksetzen soll. Aber ich weiß meine Passwörter nicht. Also ich bin froh, dass ich in meinem neuen Handy mit Mühe und Not die Passwörter wiederhergestellt haben hätte, konnte. Aber dann bin ich heute mal auf die Idee gekommen, oder war das gestern Abend noch? Ich glaube, ich weiß nicht, gestern Abend oder heute. Mal gucken, ob man WhatsApp aktualisieren kann. Oder ob ein Software-Update da war. Also ich habe erstmal geguckt, ob ich mein Telefon aktualisieren konnte. Da war aber alles auf dem neuesten Stand. Software Android 12,5, glaube ich so. Und dann habe ich halt dann bei WhatsApp geguckt. Man konnte WhatsApp aktualisieren. Also es war eine neue Version da. Und ja, seitdem klappt das wieder. Ich habe die Krise gekriegt. Also musste mich tausendmal entschuldigen, weil die Leute mich dann auch zurückgerufen haben, warum ich sie mitten in der Nacht anrufe, morgens früh um 12, 1, 2 Uhr. Habe ich gesagt, wie, ist das schon wieder passiert? Dann habe ich halt erstmal meine Wahlwiederholung komplett gelöscht. Habe auch die Telefonnummern, ein, zwei Stück gelöscht, die angerufen worden sind über WhatsApp. die eh nicht so wichtig waren. Und ja, doch, eine war schon wichtig, weil da kriege ich einen Pulli von bedruckt. Und da habe ich halt gesagt, sie soll mich dann am Donnerstag, glaube ich, am Donnerstag zurückrufen, weil ich möchte gern meinen Hoodie bedruckt haben. Mit this is not Shelty Hair, this is Shelty Glitter. Und sowas in der Art. Wenn ich den habe, mache ich später mal Foto und dann tue ich Facebook. Und ja, seitdem ich WhatsApp aktualisiert hatte, ja, hat sich das erledigt mit der Wahlwiederholung. Also es wird keiner mehr angerufen. Auf jeden Fall. Ich habe es ja dann morgens früh gesehen, dass Leute automatisch. Aber es war auch so, dass Leute angerufen worden sind. Hat nur einmal geklingelt, dann hat es automatisch der Anruf wurde dann automatisch beendet. Das konnte ich dann morgens früh sehen. Und was seit ich jetzt WhatsApp genau aktualisiert habe, ist das nicht mehr so. So, nochmal, wenn ihr meine Podcasts hören wollt, dann geht bei Spotify oder bei Apple iTunes Oldenburg Deine Stadt ein. Oder je nachdem, bei welchem Anbieter ihr noch seid. Also ich bin bei 12, 13 Streaming-Anbieter mittlerweile gelistet. Und ich war erst bei Anachos. Anachos, genau, das war der erste Anachos. Keine Ahnung, wie man das ausspricht, Anachos. Und von da aus, je nachdem, wie viele Leute meine Podcasts hören, wird das dann weiter in andere Streaming, nennt man das Streaming-Dienste, an den Podcast-Dienste gelistet. Ja, ich weiß gar nicht, wie lange ich das gequatscht habe. Ich höre mir das nochmal an. Ich mache das nämlich immer so, wenn ich einen Podcast gemacht habe, das ist ja zwar kein richtiger Podcast, das ist ja ein Audio-Stream, den ich aber als Podcast reinstelle, weil ich ja kein Bild drin habe. Und ich höre mir den jetzt nochmal an. Und weil ich muss ja mal wissen, was ich doch für eine Scheiße gelabert habe. Und ja, das war's jetzt erstmal. Ich habe auch nicht mehr viel zu erzählen. Ach, ich glaube, ich bin eine halbe Stunde dran. Das ist schon wieder viel, weil meine Podcasts bei Apple iTunes und Spotify versuche ich immer so auf 5 Minuten zu drücken, obwohl ich mittlerweile auch immer eine halbe Stunde mache oder so. Kann auch mal sein, dass ich eine Stunde mache. Schade, dass ich das hier nicht speichern kann, weil wenn das jetzt nämlich noch wie früher ein Audio-Stream wäre bei Facebook, dann könnte ich das nämlich speichern als Audio und kann das direkt dann bei Spotify hochladen. Ne? Aber das wird so nicht klappen, glaube ich. Außer ich tue es von meinem Computer aus runterladen, dann aufs Handy neu drauf spielen, dann bei iTunes, bei Spotify hochladen, aber das ist sonst zu viel Arbeit und naja, vielleicht mache ich das ja doch noch, wer weiß. So, wie immer am Ende meines Podcastes, ne Quatsch, eigentlich heißt das immer bei meinem Audio-Stream, Livestream bei Facebook. Thank you for listening, thank you for watching, have a nice day. Bleibt mir gewogen und bleibt gesund und mal gucken, was Corona noch alles so zu bieten hat. Und nächstes Jahr meine dritte Booster-Impfung und ja, schauen wir mal. Jetzt noch ein bisschen melancholisch werden. Ne? Wonderful dreams and love and peace for everyone. Living your life in perfect harmony. Wonderful dreams and love and peace for everyone. Living a life in perfect harmony. Ja, ich habe noch einen eigenen YouTube-Kanal, da muss ich mich auch nochmal drum kümmern und so. So, ich beende jetzt diesen Clara Radatsch hier und höre mir das nochmal ein bisschen an. Und ja, bleibt mir gewogen, bleibt mir gesund. Have a nice day. Ciao.